Gasbusses in Feuern erleuchten. Sie sind so effizient. Es lässt sich leider manchmal für uns nur schwer deuten, was oder wen man hier wirtschaftlich nennt. Die Fußgängerzone ist voll mit Leuten. Sie sind verflucht, müssen einen Schatz aus Narren Gold erbeuten, der sich täglich neue Kostümierung sucht. Die Kneipen und die Bars sind voll mit Leuten. Sie sind so voll. Und während sie sich in den Diskotheken häuten, frag ich mich, ob ich ihnen dabei zusehen soll. Die Pforte sind alle voll mit Leuten. Sie sind dass sie sich nicht über den neuen Nachbarn freuten, der merklich etwas gegen dies Gefüge hat. Hier soll ich leben, ganz unbefangen. Wonne und Wohlstand, Weisheit und Glück, Freundschaft und Frieden und Ruhm und Ehre.